Die Delegation der Partei der Arbeit Koreas unter Leitung von Kim Yong-chul, Mitglied des Politbüros und stellvertretenden Vorsitzenden des Setka der Partei der Arbeit Koreas, die zu Besuch in der Republik Kuba weilt, führte am 24. Mai im Gebäude des Staatsrates mit dem ersten Sekretär des Setka der KP Kubas und Vorsitzenden des Staats- und Ministerrates der Republik Kuba, Raul Castro Ruz, ein Gespräch. Der Delegationsleiter der Partei der Arbeit Koreas übermittelte dem ersten Sekretär des Setka der KP Kubas, Raul Castro Ruz, die herzlichen Grüße und das Schreiben des Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Kim Jong-un. Dann übergab er ihm ein Geschenk vom Genossen Kim Jong-un. Raul Castro Ruz bedankte sich tief dafür und bat, dem verehrten Genossen Kim Jong-un seine herzlichen Grüße auszurichten. Kim Yong-chul bat den kubanischen Parteichef darum, dem Genossen Fidel Castro Ruz die warmherzigen kameradschaftlichen Grüße vom Genossen Kim Jong-un zu entbieten. Der Delegationsleiter äußerte den unveränderlichen Standpunkt der Partei der Arbeit Koreas, getreu dem Vermächtnis von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, die kameradschaftlichen und brüderlichen Beziehungen mit der KP Kubas weiter zu festigen und zu entwickeln. Raul Castro Ruz gratulierte vom ganzen Herzen der Partei der Arbeit Koreas zum erfolgreichen 7. Parteitag und sagte, er achte den Genossen Kim Jong-un herzlich hoch und hoffe, dass er ihn mal sicher sehen werde. Kim Jong-un sei das Ebenbild vom Genossen Kim Il-sung, Gründer der Partei der Arbeit Koreas, und allein an seinen Schriften erkenne man gut, dass er klug und leidenschaftlich sei, so betonte Raul Castro Ruz.